WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst ausschließlich hier im Radio bei 1 Live, 11 Minuten und dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid, Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ja, und der erste Anrufer ist Jens und Jens ist 26. Guten Morgen, Jens. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Jens? Naja, meine Freundin ist halt vor 5 Tagen fremdgegangen, wo ich von der Montage kam, Prüfbarzeiten. Ja. Hast du sie in Flagrante erwischt? Ja. Ja? Erzähl. Und mein Temperament ist halt mit mir durchgegangen. Ich hab's halt mit meinem besten Kumpel erwischt. Also direkt im Bett? Mhm. Wie war das? Du machst die Tür auf und dann? Na, ich komm halt nach Hause, schließe halt die Tür auf und wollte mich gerade umziehen auf einmal, habe sie dann im Bett erwischt, im Schlafzimmer bei mir. Also mit uns kommt er sobald im Schlafzimmer. In eurem Schlafzimmer? Na toll. Mhm. So, was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Ich schwarzes Tuch gesehen. Ja. Hab meinem besten Kumpel das Nasenbein gebrochen. Ja. Und dann? Und hab ihn dann aus der Wohnung geschmissen. Ja. Hat er sich gewehrt? Ja. Das heißt, ihr habt richtig aufeinander eingeprügelt. Er hat ja gar keine Chance gehabt. Weil du stärker bist. Mhm. Und wütender warst. Ja. So, dann war der aus der Wohnung raus und dann warst du mit deiner Freundin, wie lange übrigens seid ihr zusammen? Wir sind 10 Jahre zusammen. Ach, 10 Jahre? So lange schon? Ist sie so alt wie du? Ist sie so alt? Ja. Sie ist so alt wie ich. Okay, so, der Freund ist raus, der Kumpel ist raus, du bist alleine mit deiner Freundin in der Wohnung. Was passierte da? Sie hat versucht, mit mir darüber zu reden, aber ich habe ihre Sachen gepackt und habe sie zu ihren Eltern geschickt. Ist sie da jetzt immer noch? Sie ist noch bei ihren Eltern, ne? Also sie versucht jedes Mal, mit mir darüber zu reden, aber ich will nicht reden. Glaubst du, dass das eine einmalige Geschichte war? Oder läuft da schon länger was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die ganze Wohnung zerlegt und heute 5 Türen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Türen das waren. Moment, du hast die ganze Wohnung zerlegt und die Türen? Mhm. Also eure gemeinsame Wohnung ist Schrott im Moment? Ja. Wirklich alles? Ja. Möbel? Komplett. Am gleichen Tag ist alles in die Brüche gegangen. Anlage? Auch. Auch? Mhm. Und die Türen hast du auch zerschlagen? Ja. Wohnt ihr in einem Mietshaus? Außer die Wohnungstür ist noch ganz... Ich sag, wohnt ihr in einem Mietshaus? Ja. Dann musst du einen Höllenlärm gemacht haben. Was haben die anderen Leute gesagt? Die haben zwar die Polizei gerufen, aber die hat noch nicht mal eine Chance gegen mich gehabt. Wie? Die Polizei kam und was hat die gemacht? Die wollten mich zwar mitnehmen. Ja. Aber ich glaube mal, der eine Polizist, der hat nur nichts mehr zu lachen gehabt. Hast du den angegriffen? Er hat versucht, mich auf den Boden zu kriegen. Das ist ihm nicht gelungen. Nee. Jetzt hast du noch eine Anzeige wegen, ja. Körperverletzung mit einem Polizisten. Na super. Also 4 Polizisten sind im Krankenhaus gelandet bei mir. Wie viele sind im Krankenhaus gelandet? 4. Mhm. Was bist du denn du für ein Tier? Du musst ja dann wahnsinnig stark sein. Wenn ich richtig wütend bin... Ja gut, aber 4, wie viele Polizisten sind denn da gekommen? Sind die auf einmal 4 Polizisten gekommen? Na, ein Sixpack. Bitte? Wo ich nicht drauf stolz bin. Nein, ich meine, sind da, als die Polizei kam, waren da 4 Leute, die da gekommen sind? Mhm. Und die 4 Leute sind mit dir nicht fertig geworden? Nee. Das ist ja unglaublich. Was sind denn das für Pfeifen? Das war zwar Entschuldigung, liebe Polizisten, also so, was ist das denn? Das waren vier große Polizisten. Große? Mhm. Mensch, Jens. Also bei allem Verständnis für deinen Zorn, das ist aber jetzt alles eine Nummer zu krass, was du da machst. Damit machst du die Sache auch nicht wieder gut. Jetzt hast du, ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht gerade im Geld schwimmst. Jetzt ist die ganze Wohnung hin. Das heißt, das muss alles neu gekauft werden. Na, mir ging's in dem Moment ja richtig scheiße. Ja, egal. Wie geht's dir denn jetzt? Auch scheiße. Hast du denn jetzt mal, außer jetzt mit mir gerade, auch mal mit jemand anderem normal darüber gesprochen, über den Vorfall? Nee. Zum Glück sind meine zwei Kinder nicht da. Ach, es gibt doch noch Kinder. Hm? Ein Mädchen und ein Junge. Wie alt sind die? Der Junge ist 3 und das Mädchen ist 6 geworden gestern. Also Jens, dann finde ich, muss man sich mehr im Griff haben, wenn auch noch Kinder im Spiel sind. Auch wenn die nicht da sind. Die waren vorher bei den Eltern. Ja, egal, auch wenn die nicht da sind. Jetzt hast du das. Meine Freundin, die hatte halt in dem Moment zu den Eltern gesagt, wo mein bester Kumpel dabei war. Jetzt hast du das Zuhause von deinen Kindern kaputtgeschlagen. Na super. Ich wundere mich, dass du nicht auf deine Freundin noch eingeschlagen hast, als die da war. Wer Frauen schlägt, ist feige, ist meine Meinung. Bitte? Wer Frauen schlägt, ist feige, ist meine Meinung. Ja. Besonders mutig ist, Polizisten zu schlagen, ist ein anderes Ding. Dann ist in dir aber so richtig was los, wenn du gekränkt wirst. Dann bist du eine entfesselte Kraft. Man kann fast sagen. Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich ja sagen, weil du kannst natürlich in diesem Wutrausch könntest du irgendwann auch mal etwas ganz Schlimmes machen, was dein ganzes Leben verändern könnte. Wie gesagt. Ich bin eigentlich sonst nicht so. Bitte? Ich bin eigentlich sonst nicht so. Ja gut, aber jetzt bist du so. Weil was ganz Krasses passiert ist. Und du hast dich dann nicht im Griff. Bei allem Verständnis für deine Wut. Nicht, dass du mich missverstehst. Das ist ein Problem, was ich halt... Ich wurde schon viel zu oft verarscht von Frauen. Wie soll das jetzt... Wie so oft? Wenn du 10 Jahre mit der zusammen bist, dann kannst du nicht so oft verarscht worden sein. Nein, das hat was damit zu tun, wo ich noch nicht mit die 10 Jahre noch nicht mit ihr zusammen war. Ja gut, da warst du 16. So viel Erfahrung kannst du auch nicht gemacht haben. Mit 14, doch. Ja gut, mit 14. Da verarschen sich alle irgendwie. Man, oft. Da war ich mit einer 17-Jährigen zusammen. Weil ich ein bisschen clever war als alle anderen in meiner Zeit. Ja, okay, Jens. Egal, was da passiert ist, auch wenn die dich gelingt hat, das ist alles keine Erklärung für sowas. Frage, wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Man kann fast sagen, ein Psychologen wäre sinnlos. Wäre sinnlos? Mhm. Warum? Das war schon, da gab es mal einen Vorfall, da war meine Mutter dran schuld. Und sie hat mich halt versucht, auf die Palme zu... Also sie hat mich nicht auf die Palme gebracht, aber sie hat mich mit dem Gewehr bedroht. Und da? Und hat auf mich halt geschossen, bei mir ging ein Streifschuss und hat meinen Hasen erschossen. Und was? Wen hat sie erschossen? Meinen Hasen. Deinen Hasen? Mhm. Das ist natürlich sehr schlimm. Wie alt warst du da? 13. Und deine Mutter hat dir einen Streifschuss versetzt? Mhm, am linken Schulterblatt. Das ist ja heftig. Das ist schlimm. Sowas macht man doch als Mutter nicht. Schießt auf den eigenen Sohn, das ist ja ganz schlimm. Wenn man dann hinterher dann alles in sich reinfrisst, ist es normal, dass alles dann rauskommt. Ja, klar. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich auf einmal so richtig ausgetickt bin. Ja, verstehe, verstehe. Aber Jens, jetzt müssen wir mal einen Plan machen, für wie es jetzt weitergeht. Da ist eine Frau und ihr habt 2 Kinder. Was empfindest du eigentlich für diese Frau? Abgesehen jetzt von diesem Vorfall, wenn man das trennen kann. Ich kann es nicht trennen, weil meine Wut ist immer noch da. Ich bin schon heute sogar noch spazieren gegangen und habe 7 Bäume zerlegt. Ja, aber das ist doch keine Lösung, irgendwas zu zerlegen. Du musst jetzt überlegen, wie du weiter vorgehst. Wirst du mit ihr reden? Wenn du mit ihr redest, wie redest du mit ihr? Willst du dich von ihr trennen? Das war eigentlich der vorhergehende Plan. Okay. Dann ist das natürlich, wenn das so klar für dich ist, Trennung. Das ist ja noch nicht so richtig klar, weil ich versuche sie eigentlich immer wieder. Vorschlag, Jens. Ich finde das auch unter aller Sau und finde ganz schlimm, was deine Freundin gemacht hat. Da bin ich absolut auf deiner Seite. Gib euch mal eine Chance und lass sie sich erklären. Hör sie mal einfach an, was sie zu sagen hat. Wenn das zu du... Sie hat mir heute schon mehrmals auf die Mailbox gesprochen und hat versucht zu erklären. Nee, das unter vier Augen. Wenn das zu dämlich ist, was sie sagt, dann kannst du immer noch sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich mach Schluss. Aber, und wenn du das Gefühl hast, dass du das vielleicht nicht alleine schaffst, mit der zu reden, dann besorgt euch ganz schnell einen Termin in einer Beratungsstelle und geht zusammen dahin. Dass da ein neutraler Mensch, so wie ich jetzt hier bin, neben euch sitzt und das begleitet. Weil wir wollten eigentlich diesen Monat heiraten. Gut, dann kann man vielleicht frühzeitig noch die Notbremse ziehen. Aber du musst jetzt was machen. Du bist jetzt nicht alleine. Du bist Vater von zwei Kindern und du hast eine Verantwortung zu tragen. Du musst in irgendeiner Weise versuchen, jetzt ein bisschen Vernunft und Klarheit in die ganze Geschichte zu bringen. Jens, ich muss mal eben kurz unterbrechen, weil die Fernsehzuschauer sich zuschalten. Ich begrüße die mir eben kurz und dann reden wir weiter, okay? So, liebe Leute, ich begrüße euch auch ganz herzlich vor den Fernsehern. Schön, dass ihr auch da seid. Ich habe gestern vergessen zu sagen, dass wir heute später sind. Ich bitte um Nachsicht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen und ich unterhalte mich jetzt schon seit 1 Uhr mit Jens. Jens ist 26. Jens hat seine Frau mit dem besten Kumpel im Bett entdeckt. Jens hat die ganze Wohnung kurz und klein geschlagen, hat vier Polizisten krankenhausreif geschlagen, Jens, ne? Mhm. Ja. Und er ist voller Wut. Aber er hat auch zwei Kinder mit der Frau. Mit der Frau ist er seit 10 Jahren zusammen. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir? Und da waren wir jetzt gerade stehen geblieben, als ihr euch zugeschaltet habt. Also Jens, ich finde, das musst du machen. Du musst jetzt einmal dich am Riemen reißen und sagen, okay, ich rede jetzt. Du musst sowieso mit der Frau reden, auch wenn du dich von der trennst. Ihr müsst das ja regeln. Da gibt's ja 7000 Sachen zu regeln, wenn ihr euch trennen solltet. Na, ich liebe sie ja über alles. Ach so, das dann doch noch. Aber ich kann nicht darüber hinweg gucken, was sie gemacht hat. Musst du ja auch nicht. Könnte ich auch nicht. Es ist ja erst vor 5 Tagen passiert. Das kann man nicht so schnell. Aber der erste Schritt wäre jetzt erstmal zu reden. Du sagst, die hat versucht, dir das auf der Mailbox zu erklären. Wie hat sie es denn versucht zu erklären? Sie hat gesagt gehabt, dass er einfach so besoffen ankam und dass er sie dann dazu, dass er auch sie dazu mit verleitet hat, dass sie was trinken tut. Und die waren dann alle zwei angeblich betrunken an dem Tag, wo ich wiederkam. Glaubst du das? Nein, die waren alle zwei nüchtern. Die waren nüchtern. Mhm. So, Jens. Also mein Vorschlag ist, da ich auch wirklich Angst und ein bisschen Sorge habe, dass ihr das nicht alleine hinbekommt, wir werden dir jetzt gleich eine Beratungsstelle in deiner Gegend an die Hand geben. Mhm. Da machst du so schnell wie möglich einen Termin und dann gehst du mit deiner Freundin dahin. Okay. So, und dann kann man erstmal reden und dann guckt man weiter. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, dass ich dir grundsätzlich rate, vielleicht in Richtung Psychotherapie mal zu gehen. Denn irgendwas ist in dir, du hast ja gerade schon eine Andeutung gemacht, was dir doch sehr zu schaffen macht und was die Ursache dafür ist, dass du so ausrastest, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert. Kann dir meine Psychologin gleich auch noch ein bisschen erklären, okay? Ja. Also, ich hoffe, dass du jetzt aufhörst, die Wohnung weiter zu demolieren. Hier kann man nichts mehr demolieren. Okay. Außer die Scheiben. Ja. Aber die Scheiben sind wichtig. Die sind wichtig, absolut, ja. Dann kannst du dich ja morgen ins Aufräumen begeben. Kann ich machen. Mache ich eh wieder. Ja. So, Jens, jetzt legst du bitte auf und du wirst von Anna zurückgerufen. Alles weitere im Hintergrund, okay? Mhm, okay. Viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. 0800 220 5050. Freitemennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Hier ist Alicia. Alicia ist 18. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Alicia. Um was geht's bei dir? Ich wollte mit dir über die Psychiatrie sprechen. Ach, hast du Erfahrungen mit der Psychiatrie? Ja, also vor 3 Jahren hatte ich einen Aufenthalt für 4 Monate. Da warst du 15 Jahre erst alt. Warum musstest du 4 Monate in die Psychiatrie? Ich war halt schon länger depressiv, also ich schätze ein Jahr vorher schon. Mhm. Und halt wirklich tiefe depressive Episode, auch mit Selbstmordgedanken und so. Mhm. Und dann kam halt, also ich bin eingeliefert worden im Dezember und dann kam aber ab Sommer noch hinzu, dass ich dann auch selbstverletzendes Verhalten ausgeübt habe, mhm. was ich halt vorher nie tun wollte eigentlich und was eigentlich auch was ich nicht machen wollte. Mhm. Und ich wollte halt den Druck irgendwie kompensieren und habe dann halt immer weniger gegessen und Achso, dann kam eine Essstörung auch noch dazu. Ja, dann artete das dann aus in Bulimie und es war halt irgendwie ein untragbarer Zustand und bei jeder irgendwie kleinsten Kleinigkeit war ich dann fertig mit den Nerven und habe dann erstmal wieder Druck ablassen müssen und so. Und dann hatte ich halt einen Selbstmordversuch und bin daraufhin dann... wie hast du denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Mit 15? Ich wollte mich erhängen. Was hast du denn gemacht? Wie hast du es denn, wie weit bist du denn gekommen und was hast du gemacht? Naja, das Seil hing schon und ich habe auch schon alles vorbereitet. Ich hatte irgendwie den Gedanken, dass wenn ich mich, bevor ich 18 bin, umbringe, dass dann irgendwie Verständnis für meine Situation da wäre. Mhm. Weil ich mich immer irgendwie als unwürdig betrachtet habe und ich habe gedacht, das könnte irgendwie mein Leben irgendwie aufwerten. Obwohl du dann tot gewesen wärst. Ja. Ist ein bisschen absurd, ne? Ja, natürlich. Mhm. Wer hat dich denn dann in letzter Sekunde gerettet oder wie? Also gerettet jetzt nicht direkt, aber mein Vater kam dann halt und ich habe alles schnell weggeräumt. War das in deinem Zimmer, in deinem Kinderzimmer? Nee, das war im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer auch noch, bei euch zu Hause? Ja, wir haben da Fachwerk. Und dann war das... Ach, Fachwerk, das heißt, da konnte man gut ein Seil anbringen. Ja. Ah ja. Und hat er das noch kapiert, was du da vorhattest? Nein. Aber die haben trotzdem rausgekriegt, dass du dich umbringen wolltest. Also ich habe dann mich auch freiwillig bei einer Freundin gemeldet und ich war auch schon vorher bei einer Schulpsychologin. Mhm. Nur wir haben nie darüber geredet, dass ich mir das Leben nehmen möchte. Ja. So, dann bist du mit in diesem ganzen Gefühlschaos bist du in die Psychiatrie gekommen. Ja, ja. Für 4 Monate damals. Ja, ja. Hat dir das was gebracht? Das war das, weswegen ich anrufe, weil ich denke, dass viele, also das auch, was ich so mitbekommen habe, dass viele aus der Psychiatrie wenig mitnehmen. Und das finde ich wirklich schade, weil ich denke, da müssten auch eigentlich die Leute sitzen, die wirklich Ahnung haben. Allerdings, das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass du nicht richtig behandelt worden bist. Also ich meine, ich denke, fachlich war das alles korrekt. Mhm. Da will ich gar nichts anzweifeln, weil ich bin kein Psychologe. Mhm. Und ich denke, es fachlich schon in Ordnung war. Nur ist halt die Struktur einfach, müsste man sich irgendwie nochmal neu überlegen, weil es ist einfach ein Verwahren für eine gewisse Zeit. Mhm. Und danach ist der Mensch wieder völlig auf sich allein gestellt. Das heißt, in dieser Verwahrzeit hast du dich da wohlgefühlt? Nein, auch nicht. Auch nicht. Was war es denn, was dir da nicht so gefallen hat? Also einerseits habe ich natürlich am Anfang gar nicht den Willen gehabt, mich zu ändern, weil man halt aus einer komplett, aus einem komplett verwirrten Geisteszustand quasi in diesen Raum kommt, wo man dann erstmal konfrontiert ist mit allem. Da möchte man dann nicht mehr. Mhm. Da möchte man auch raus. Mhm. Und als ich dann auch angefangen habe, vielleicht darüber nachzudenken, ob ich was ändern möchte, hat mich halt irgendwie gestört, dass ich auch wirklich manchmal ein Therapiegespräch in der Woche hatte. Ach so, und die restliche Zeit? Die restliche Zeit hat man an Karten gespielt und Langeweile gehabt. Ja gut, das ist nur wirklich in die Schule gegangen. Mhm. Also du bist in die Schule, in der Psychiatrie in die Schule gegangen? Ja, das ja. Ging, ja. Aber, und nur ein Therapiegespräch in der Woche gehabt und der also, Rest? Regulär wären es 2 gewesen. Ist auch ein bisschen wenig. Ja, also ich deswegen sage ich ja, ich an sich, Psychiatrie sehe ich allgemein als super wichtig und eine super Institution, weil man einfach wirklich manche Menschen retten muss vor sich selbst. Aber du meinst, da könnte man noch einiges dran verbessern? Ja, also ich denke mal, dass private Kliniken und auch Kliniken für Essgestörte deutlich sich unterscheiden von Psychiatrien. Mhm. Ja, absolut, ja, ja. Und dass da einfach eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Ich meine, die Leute kommen dahin und sind eigentlich, möchten was verändern. Ja, und in der Psychiatrie ist man ja zwangsweise irgendwie eingesperrt. Ich verstehe. So, jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Du bist jetzt 18 Jahre alt. Ja. Wie geht es dir seelisch heute? Also, ich muss sagen, dass dazwischen noch ziemlich viel passiert ist. Ich nehme auch seit 3 Jahren, also seit ich jetzt in der Klinik war, nehme ich Psychopharmaka. Mhm. Und das unterstützt es eigentlich schon ziemlich gut. Und ich bin auch immer noch in ambulanter Therapie und musste auch zwischendurch dann immer mit der Medikation hoch und runter und hoch. Also ich meine, das stellt man sich immer so vor, die Leute kommen aus einer Klinik und die sind wieder bereit fürs Leben, aber es ist nicht so. Und ich meine, ich habe, ich sag mal grob, vielleicht 2 Jahre der akuten Krankheit gehabt, wo mir keiner geholfen hat. Aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wie es dir heute geht. Ja, also ich würde meinen seelischen Zustand als stabil bezeichnen. Ja. Ich meine, Launen habe ich immer noch, natürlich. Mhm. Und das ist auch für mich immer noch schwer, damit umzugehen. Aber ich würde sagen, dass ich es schon geschafft habe. Ja. Wie sieht es mit dem Essen aus? Das habe ich mittlerweile eigentlich im Griff. Im Griff. Wie sieht es mit der Selbstverletzung aus? Das ist noch so ein kleines Problem. Aber ich habe auch wirklich Glück gehabt, weil ich hatte eine Expertin in der in meiner Nähe, die auch Hauttransplantationen und, sage ich mal, so Hautabschleifungen gemacht hat. Und dadurch habe ich quasi wurde die Narbenschicht deutlich dünner. Und heute ist das weniger sichtbar, weil ich war auch Achso, das heißt, der ganze Unterarm war vernarbt, sah übel aus und die hat das jetzt wieder schöner gemacht. Ja, und ich meine, da hat man natürlich eine Hemmschwelle, da will man nicht, will man nichts kaputt machen. Ich denke, das hat mich auch so ein bisschen gerettet. Aber ich habe so den Eindruck, dass es schon bergauf geht, auf jeden Fall. Ne? Ja, das ja, kann man so sagen. Doch. Was machst du? Bist du berufstätig schon oder noch Schülerin? Ich gehe noch in die Schule. Mit Abiturziel? Mhm. Ja, und dann? Wie soll es dann weitergehen? Entweder Fachrichtung Gesundheit oder Umwelt, je nachdem. Also, na gut, das sind große Pläne und nicht schlecht. Ja. Alisa, ich finde es interessant, dass so eine junge Frau, vor allen Dingen im Rückblick, da warst du ja fast noch ein Kind oder jugendlich zumindest, war so ein bisschen über die Psychiatrie und die Unzufriedenheit erzählt hat darüber. Ja. Denn nach wie vor ist Psychiatrie ja für uns alle so, da weiß man nicht so richtig, was da los ist, was die da machen und da sind psychosomatische Kliniken schon was ganz anderes, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, wünsche dir natürlich sehr, sehr viel Glück und alles Gute für die Zukunft und dass du deine Ziele erreichen kannst und dass es irgendwann richtig gut ist in deinem Leben. Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Ja, ciao. 1:23 haben wir und das ist die Zeit für die Theresa. Theresa ist 60. Guten Morgen, Theresa. Guten Morgen. Guten Morgen, Theresa. Um was geht's bei dir? Es geht um das Thema von gestern. Ja, ich schäme mich für mein Kind. Genau. Du schämst dich für dein Kind. Ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr geschämt. Er ist jetzt 38. Ja. Hat Hepatitis C, hat AIDS, der ist ausgebrochen. Mhm. Und was das Allerschlimmste war, dass er mit Frauensachen nach Hause kam, angezogen, in meinen Sachen. In deinen Sachen? Meine Sachen. Wie alt war er da? 17. Also mit den Frauensachen, das fing früher an? Wir kommen ja aus der ehemaligen DDR. Ja. Und ich habe schon gemerkt, er hatte Strumpfhosen immer angezogen. Ja. Und da bin ich mit ihm zum Psychologen. Ja. Und der hat uns gesagt, dass das Pubertät ist. Mhm. Da haben wir auch gar nicht groß irgendwie was unternommen dann. Mhm. Und ich war auch mit dem Thema gar nicht irgendwie, habe mich mit dem Thema gar nicht befasst. Ja, so viel sprach man früher ja auch nicht über solche Sachen. Genau. Und in der DDR wahrscheinlich vielleicht noch weniger als hier. Ach, fast gar nicht. Überhaupt gar nicht, möchte ich sagen. Mhm. So, aber das war dann nicht nur Pubertät, sondern es ging dann weiter mit den Frauenkleidern. Es ging weiter. Wir sind dann hierher, da haben wir eine Schule erledigt, Berufsschule. Mhm. Die hat er jede Weile abgebrochen und dort kam er auch mit Drogen in Kontakt. Wenn du jetzt, wenn man erst schwer erkrankt an Hepatitis C und ist HIV-positiv, erkrankt an AIDS. Genau. Er hat Frauenkleider früher getragen. Für was schämt oder hast du dich denn am meisten geschämt? Ich habe mich geschämt, weil ich in meinen Sachen immer Flecken gesehen habe. Das heißt, er hat da rein onaniert? Genau. Mhm. Und nachts bin ich mal aufgestanden. Nee, er hat geklingelt. Und habe aufgemacht und habe mit meinen Sachen gesehen. Und da habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Ja, das kann man ja auch verstehen. Das ist ja nur auch gerade nicht schön anzusehen oder irritierend zunächst. Das irgendwie, weil ich ja das nicht kannte. Warum? Ich meine, es gibt ja viele, viele Männer, die auf Frauenklamotten stehen. Warum mussten es nun deine Frauenklamotten sein? Weil er nichts anderes fand? Wahrscheinlich hat er nichts anderes gefunden, hat kein Geld gehabt. Ist er dann auch schwul geworden oder ist er Nein, schwul? Nein, er steht auf Frauen. Er steht auf Frauen. Mhm. Und hat dennoch Hepatitis C und HIV? Er hat sich durch Spritzen. Durch die Drogen? Genau. Ja. Schämst du dich denn heute für deinen Sohn, so wenn du ganz tief in dich hineinschaust, auch noch ein bisschen? Nein. Nein. Nein, denn ich habe mich damit, er kam hier zu uns nach Hause, er hat gesagt, Mama, darf ich so mal kommen, sag ich klar. Die ganze Familie schämt sich nicht für ihn. Die stehen alle voll und ganz hinter ihm. Bloß bei ihm ist das Schlimme, er ist laufend im Gefängnis. Ach, das auch noch? Ja, ja. Ist das denn mit den Frauenklamotten auch immer noch aktuell? Immer noch. Immer noch. Das heißt, er ist ein heterosexueller Mensch, der sich gern als Frau kleidet. Genau. Und ist drogenabhängig, ist kriminell und schwer krank. Also kommt jetzt auch irgendeine ganze Palette zusammen. Genau, so ist es. Das ist ja eigentlich ganz tragisch, dass der junge Mann ist guter, der Mann so gescheitert ist im Leben. Ja, und vor allen Dingen, er ist ein herzensguter Junge, ein sehr guter Ansprechpartner für mich gewesen. Was hast du für eine Erklärung, dass er sein Leben nicht in den Griff bekommen hat? Ich weiß es nicht, er war zu Therapien und wir sind immer hingefahren, haben ihn besucht und haben ihm die Wohnung eingerichtet, wenn er wieder rauskam. Mhm. Ich weiß es nicht. Damals der Betreuer von ihm in der Therapie hat gesagt, das wäre unsere Schuld, weil wir in den Westen rüber sind. In welchem Jahr seid ihr denn in den Westen? 92. Ja gut, aber du konntest ja frei, das war keine Flucht dann. Nein, wir sind beide arbeitslos geworden, mein Mann und ich. Ihr seid einfach umgezogen? Genau. Da war er dann wie alt? 16, 15. Ja gut, also... Ja, natürlich ist das vielleicht für einen 15-Jährigen nicht schön, dann die Umgebung zu wechseln, aber deshalb passieren nicht solche Dramen. Nein, ich fand das bloß auch von dem Betreuer nicht in Ordnung, dass der uns die Schuld gegeben hat. Völlig unsinnig ist das. Völlig unsinnig. Weil, ist das das einzige Kind? Nein, ich habe 3 Jungs und ein Mädchen. Ja. Also wenn das emotionale Verhältnis war doch, so habe ich es zumindest verstanden, eigentlich gut zwischen euch. Ja. Ja. Ja. Dann passiert durch einen Ortswechsel nun auch nicht so ein Drama. Nein, wir waren auch im Gefängnis. Ich habe 2 Jahre keinen Kontakt gehabt, weil ich war nervlich am Boden. Mhm. Aber wir haben den Kontakt dann immer wieder aufgenommen bis zum heutigen Tag. Weswegen sitzt er denn immer wieder im Gefängnis? Diebstahl, Beschaffungskriminalität. Weil er so seine Drogenkonsum finanziert. Und was abgesehen von Drogen und Frauenkleider anziehen, was macht er sonst so? Wenn da einer draußen ist? Jetzt wird er wieder entlassen im November. Mhm. Und soll aber nach dort, wo er war, wo die seine ganzen Kumpels sind. Dann geht's wieder los. Soll er wieder hin. Und er hat gesagt, Mama, ich will das nicht. Sag ich, okay, da kommst du zu uns nach Hause und wir suchen eine Wohnung. Mhm. Hier bei uns in der Umgebung. Das wäre doch ein guter Vorschlag. Das machen wir ja auch. Wir haben jetzt auch alles Hartz-IV-Anträge ihm alles geschickt, dass sich das erledigt. Dass er in eurer Nähe ist, dass du dich auch ein bisschen um ihn kümmern kannst, dass er eine Anlaufstelle hat und quasi ein Zuhause und eine Heimat hat. Genau. Bloß er hat dann auch gesagt, Mama, wenn ich bei euch bin, da werde ich als Mann sein. Mhm. Wir sind in ein Dorf. Mhm. Das hat er dir schon so versprochen? Das hat er mir versprochen. Und er tut sich auch bewerten. Er hat auch eine Stelle jetzt als, er will mit im sozialen Dienst arbeiten. Das gefällt ihm, zu anderen helfen. Ja, vielleicht ist das ja sein Weg, wenn das funktioniert und wenn er da sogar eine Stelle hat. Hat er denn in der Richtung was gelernt? Er hat ja schon Praktikum, das sich ja erledigt. Wie schwer ist er denn erkrankt im Moment? Ja, im Gefängnis weiß ich nicht, ob die Untersuchung, bevor er reinging, waren seine Werte nicht in Ordnung. Wir waren ihn ja jetzt auch wieder besuchen und ich muss sagen, gut, er ist sehr dürr. Aber ich weiß, wenn er im Gefängnis ist, ist er gut aufgehoben, da ist er versorgt. Ja, gehe ich auch mal davon aus, dass der auch dann optimal medizinisch da, gerade bei diesen schweren Erkrankungen, dann betreut wird. Im November kommt er raus. Ja. Was sagen die anderen Geschwister zu diesem Drama? Der eine, mein ganz großer, der hat sich ja total abgesagt von ihm. Und meine Tochter, die ist sehr nach ihm und der andere Sohn auch. Da hat mir heute geholfen, dass wir die ganzen Anträge aus dem Computer rausholen und ihm schicken. Also ich finde das toll, wenn ihr ihn jetzt unterstützt. Es wäre ganz schlimm, wenn er in seine alte Umgebung zurückgeht. Eben. Ich hoffe, dass die alte Umgebung, dass die weit weg liegt von eurem Ort. Ja, so 30 Kilometer. Ja, dann passt aber bloß auf, dass er nicht da wieder hinfährt. Eben. Ich kann aber nicht immer hinter ihm sein. Nein. Aber ihr bietet jetzt schon sehr viel an und das finde ich sehr gut. Und vielleicht ist das... Man ist so viel enttäuscht worden und die Nerven sind auch blank, weil er halt auch so ein sehr gutes Herz hat. Das ist das Schlimme. Da kann man ja hoffen, dass das vielleicht, dass es ihn jetzt aufgerüttelt hat. Irgendwann, manche Leute brauchen sehr lange, bis sie wach werden und ihnen klar wird, was sie tun. Aber man weiß es natürlich nicht. Man weiß es nicht, inwieweit er wieder... Mensch, Theresa, dann drücke ich dir und eurer Familie die Daumen, dass er diesmal die Kurve bekommt und dass ihr ein ruhigeres Leben habt miteinander. Ja, vor allen Dingen, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ja, ja. Wir sind nicht die Jüngste, sondern ein bisschen Ruhe möchten wir. Wir haben in Wohnungen eingerichtet. Und was das ganz Schlimme war, er hatte eine Freundin. Er war sehr verliebt in sie. Sie hat das auch alles mitgemacht. Sie hat ihm das alles erlaubt. Er ist einkaufen gefahren, kommt nach Hause, die liegt tot da. Ach du je. Und dann hat er sie genommen, ins Bett geschafft, hat gemerkt, dass er nichts mehr machen kann und tut sie draußen in, da hat Erdgeschoss gewohnt, da waren so Kammern, und nimmt sie und tut sie dort rein und die Leute sehen, dass die Kripo kommt, die haben den verhaftet, weil sie dachten, er hat sie ermordet, aber sie hat Methadon genommen und Alkohol getrunken. Warum hat er sie denn da rausgeschafft? Er war im Schock, sagt er. Im Schock, oh Gott, das kommt dann auch noch dazu. Ja, ich fand, das war für uns auch so schlimm. Wir haben das Mädel auch ganz, ganz sehr gemocht. Das war eine super, super liebes Mädel. Es wäre ja sicher gut, wenn er jetzt aus dem Gefängnis herauskommt, wenn er zusätzlich auch noch eine psychologische Betreuung hätte. Ich schlage vor, wir machen uns mal kundig, ob in eurer Umgebung vielleicht etwas angeboten wird. Oh, das wäre lieb. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen. Anna ruft dich gleich wieder an und vielleicht kann man euch ja ein bisschen weiterhelfen. Das wäre super. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Glück. Und dir auch. Mach weiter so und vielen Dank. Dankeschön, Theresa. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Hermann und Hermann ist 50 Jahre. Guten Morgen, Hermann. Ja, hallo Domian. Hallo Hermann. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich wohl bald sterben werde. Und ich würde gerne die Leute sensibilisieren, wie sowas passieren kann. Was ist medizinisch, denn? Ja. Ja, erzähl mal von deinem Fall. Ja. Entschuldige bitte, ich bin ein bisschen durch den Wind. Bei mir muss lediglich die Galle entfernt werden. Das ist alles. Ist ja im Grunde nichts Schwieriges, passiert vielen Leuten. Das Problem ist nur, dass ich, obwohl ich krankenversichert bin, nicht die medizinische Versorgung bekomme, die ich brauche. Was heißt das? Oder ergibt sich daraus, dass ich an sozialen Phobien leide. Unter anderem fällt darunter, dass ich keine Warteräume aushalten kann. dass ich nicht zur Anmeldung gehen könnte im Krankenhaus und natürlich auch, dass ich ein Einzelzimmer bräuchte. Achso, du kannst es nicht ertragen, dass da jemand mit im Zimmer liegt? Richtig. Ich kann, vielleicht einfach zusammengefasst, wenn ich mich in, ich kann mich in soziale Situationen begeben, aber ich muss die Kontrolle darüber haben, dass ich mich zurückziehen kann jederzeit. Und das könntest du im Krankenhauszimmer natürlich nicht, wenn da noch vielleicht sogar noch zwei andere Leute mit im Zimmer liegen. Ja, ganz genau, dann käme die, was würde, die Ängste alleine schon aus der Situation heraus, dass ich keinen Ausweg hätte. Nur für mich so zur Erklärung, was würde dann in dir passieren, wenn man dich in so ein Zimmer legen würde mit zwei anderen Patienten zusammen? Ich würde flüchten. Aber wenn du jetzt nicht flüchten könntest aufgrund einer Operation, dass du eigentlich liegen musst, was wäre dann? Ich würde an Krücken mit dem Tropf im Arm flüchten. Und wenn man mich versuchen würde aufzuhalten, würde ich mich wahrscheinlich durchboxen oder sonst irgendetwas. Das, das ist aber auch nicht, wir können auch drüber reden, habe ich kein Problem mit, aber das ist eigentlich nicht das. Du hast etwas Dramatisches gerade gesagt, ich werde bald sterben. Und dann hast du mir gesagt, dass die Gallenblase operiert werden muss. Das ist ja nichts Schlimmes, daran stirbt man ja nicht. Wenn sie nicht operiert wird, schon. Wenn sie nicht operiert, ich verstehe. Das heißt, du kannst dich nicht operieren lassen an der Gallenblase, weil du Kassenpatient bist und kein Einzelzimmer kriegst. Richtig, genau so ist es. Das heißt, mit dem Einzelzimmer ist nämlich sehr kompliziert. Mhm. Und die gesetzlichen Regelungen da sind für mich absolut nicht nachvollziehbar, zumindest nicht aus Sicht eines Patienten. Ich weiß, wenn dann mit der Gallenblase etwas nicht in Ordnung ist, kann das sehr schmerzhaft sein. Ja. Ist das richtig? Ja. Wenn man das nicht operiert, was passiert denn dann eigentlich? Also mir geht's im Moment, also das ist vor 3 Jahren festgestellt worden. Mhm. Und seit etwas mehr als einem halben Jahr habe ich so, ich sag mal, dass ich spüre, dass die Galle da ist. Mhm. Und jetzt im letzten Monat, in den letzten 4 Wochen hatte ich jetzt mit gestern, deswegen bin ich nämlich jetzt total fahrig, den 7. oder 8. Tag, wo ich allen Ernstes mir nicht sicher war, ob ich den überleben würde. Ja, stirbt man. Die Schmerzen waren wirklich. Also du hast dann Koliken, ganz klassische Koliken. Die, ich weiß nicht, ob es Koliken sind, aber jedenfalls die Schmerzen, die waren heftig. Ja? Und ich sitze schon seit mehreren Wochen nicht mehr gerade. Also ich beuge mich immer nach links, weil der ganze Bauch halt auf die Galle drückt. Aber nochmal gefragt, das weiß ich medizinisch nicht. Wenn man das einfach so laufen lässt und man macht gar nichts, kann das wirklich tödlich enden? Also wenn man die Schmerzen nicht mehr aushält, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man jetzt an der Galle selbst stirbt oder. Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwas platzen kann oder. Ja. So, aber bist du denn überhaupt nicht in Kontakt, wenn auch telefonisch mit einem Hausarzt zum Beispiel? Doch, ich habe einen Hausarzt, eine Hausärztin. Ja, und besucht die dich zu Hause oder kannst du die anrufen? Ich kann da hingehen. Ja, aber das ist ja für dich ein Problem, da in dem Wartezimmer zu sitzen. Die kann das regeln. Die ist, sag ich mal, flexibel. Okay. Da warte ich auf Flur draußen, vor der Praxis. Okay, das ist. Und wenn ich dran bin, dann kommt mich die Sprechstundenhilfe holen und dann geht das. Genauso müsste es auch im Krankenhaus. Ja, okay. Aber du bist doch jetzt in der akuten Phase doch sicher dann mal bei ihr gewesen. Jetzt nicht mehr, nein. Aber sie weiß, dass das bringt ja auch nichts. Ja, aber was sagt sie denn zu der Situation? Ja, sie kann nichts anderes machen, als mir einen Attest schreiben, dass ich ein Einzelzimmer haben muss. Gibt es denn keine andere medizinische Möglichkeiten, dass man es medikamentös vielleicht lösen kann oder mit einer Bestrahlung, mit einem Laser oder ich weiß nicht, was es da alles gibt? Hat sie dich denn nicht da aufgeklärt? auch die Frage zum Beispiel, was passiert, wenn du nichts machst, das muss sie dir ja auch erklären. Ja, das erklärt mir jeder jedes Krankenhaus, mit dem ich in Kontakt bin. Hat man mir auch so. Na gut, aber es ist deine Hausärztin, die hat ja auch in gewisser Weise eine Fürsorgepflicht. Die muss dir irgendwas raten, was jetzt zu tun ist. Die kann dich doch nicht einfach da allein zu Hause sitzen lassen. Ja, es muss operiert werden. Das wurde festgestellt und das ist halt der Stand der Dinge. Also du sitzt hier seit Wochen, Monaten da mit Monaten mit immer heftig werdenden Schmerzen, in Todesangst quasi schon, obwohl ich nicht weiß, ob man davon stirbt, aber es ist sehr dramatisch zumindest. Und ein Einzelzimmer in einem Krankenhaus könnte dich retten. Kann man das so vereinfachend sagen? Einzelzimmer und halt, dass ich nicht, sag ich mal, an Wartebereichen sein muss. Okay, und da ist jetzt das eigentliche Problem, oder das, was heißt das Problem? Der Punkt, wo ich mich aufrege. Also Einzelzimmer wird nicht aus psychologischen Gründen bezahlt, nur aus medizinischen. Na gut, aber das ist ja die Krankenkasse. Aber was ist dieser psychologische Grund? Ist ja medizinisch. Du hast ja eine schwere seelische Erkrankung. Das ist, wenn das nicht medizinisch ist, was ist denn dann? Ja, nee, das ist eine psychologische Erkrankung. Okay, so unterscheiden die das. Okay, verstehe. Pass auf. Und übrigens, nebenbei erzählt, ich bin deswegen natürlich auch in Behandlung. Und zwar seit 1996. Mhm. Und diese Behandlung wird von der Krankenkasse bezahlt. Hm? So, dann kann man nicht an die Krankenkasse herantreten. Hier, Sie haben ja den Beweis, dass ich so schwer diese Erkrankung habe. Lassen die sich nicht drauf ein? Nein, weil es eben psychologisch ist. Sie würde bezahlen, wenn der Grund medizinisch wäre. Auch den könnte ich liefern. Ich habe nämlich nebenbei auch noch Epilepsie. Mhm. Und wenn, ich sag mal, wenn ich da aus Nervosität dann halt 30, 40, 50 Anfälle am Tag bekomme, dann stört das ja die Krankenhausroutine. So, aber das wäre doch dann die Lösung. Wäre die Lösung. Aber, ich habe einen Gesetzestext zugeschickt bekommen von der Krankenkasse, da steht drin, wenn ein Einzelzimmer aus medizinischen Gründen bezahlt wird, zahlt die Krankenkasse den normalen Pauschalsatz. Das heißt, wenn der medizinische Grund vorliegt, bezahlt die Krankenkasse nur das, was sie sonst auch bezahlt im Mehrbettzimmer. Das heißt im Klartext, du musst was drauflegen? Im Klartext heißt das, die Krankenkasse bezahlt nicht, das heißt nur, sie bezahlt. Und bezahlen muss, weil ich eben mittellos bin, ja, müsste das Krankenhaus. Und das ist der Grund dafür, dass ich kein Krankenhaus finde. Denn wer arbeitet schon gern pro bono? Sag mal, Hermann, vielleicht tue ich dir gerade ein bisschen Unrecht. Ja. Kann das sein, dass du auch ein bisschen alles abwehrst? Wie kommst du darauf jetzt? Ich habe so ein Gefühl irgendwie. Denn so wie du mir das gerade erzählt hast, muss es doch eine Möglichkeit oder eine Lösung geben, weil sogar die medizinische Begründung ist möglich zu liefern. Gut, jetzt mit den Kosten, mit der Kostenaufteilung, das ist doch irgendwie lösbar. Du, auch der Einstiegssatz war gerade so dramatisch. Ich werde bald sterben. Ich dachte in der ersten Sekunde, dass du schwer krebserkrankt bist oder irgendetwas. Aber du hast nur eine schlechte Gallenblase. Richtig, ja. Es ist im Grunde ein Pipifax, ja. So, das heißt, wir vereinfachen es nochmal. Wenn ein Krankenhaus bereit wäre. Es geht jetzt, ein Krankenhaus muss die Kosten zahlen für ein Einzelzimmer. Ne? So habe ich es verstanden. Weil ich es nicht bezahlen kann. Weil du es nicht bezahlen kannst, genau. Also weil du es nicht bezahlen kannst. Müsste ein Krankenhaus sagen, okay, Gott, die 4 Tage, länger ist das ja nicht, geben wir dem jetzt ein Einzelzimmer und dann ist gut. Ne? So einfach wäre es zu lösen. Ganz genau, so, ja. Mensch. Also, wo wohnst du? In welcher Gegend? Nordrhein-Westfalen. Ruhrgebiet oder eher Kölner Raum, Bonn? Westliches Ruhrgebiet. Westliches Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Krankenhäusern es da gibt. Ja. Jetzt hoffe ich sehr, dass ein Mensch in etwas höherer Position aus einem Krankenhaus aus dem westlichen Ruhrgebiet, sagst du, oder östlich? Ja. ich würde bis Rostock fahren. Das ist mir egal. Okay. Ich werde das Ding los. Okay, das, das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Mein, gut, ich kann es mir nicht leisten, nach Rostock zu fahren. Aber ich sag mal, in dem Fall würde ich es mir leisten können. Da muss es irgendwie möglich. Also dann kann ich es ganz, ganz offen hier in die Kamera, ins Mikrofon sagen, auf, bezogen auf ganz Deutschland. Irgendein Zuständiger in einem Krankenhaus, der das entscheiden kann. Ich bitte euch wirklich sehr, dieses zu arrangieren. Das ist für ein großes Krankenhaus ein Peanuts, für 3 Tage jemanden in ein Einzelzimmer zu legen mit diesem Hintergrund. Und die Sache wäre geregelt und dir wäre geholfen. Bitte. Weinst du? Warum weinst du? Ich habe heute schon einen Nervenzusammenbruch gehabt, oder gestern vielmehr, weil ich wieder so starke Schmerzen hatte. Ja, und jetzt, weiß ich, ja, sagen wir mal so, ich, nee. Aber wir sind ja gerade dabei, vielleicht eine Lösung zu finden. Ja, eben deshalb, ja. Ja, ich verstehe. Deshalb, ja, Steffi. Hier sind schon so tolle Sachen passiert, wo uns die Zuschauer und Zuhörer geholfen haben. Und wie gesagt, es schauen uns so viele Leute aus dem Krankenhausbereich zu und auch Leute, die die Macht haben, in einem Krankenhaus das entscheiden zu können. Ich bitte euch sehr darum, das zu tun und uns zu mailen. Mailt uns oder ruft uns, mailt uns, domian@wdr.de. Wir stellen das ganz schnell, den Kontakt zu Hermann her. Es geht ja jetzt um Tage auch, das muss ja jetzt flott gehen. Es ist eine kleine Operation, das ist eine Routineoperation in Krankenhäusern. Es sind 3-4 Tage, wenn überhaupt 4 Tage, wo man im Krankenhaus liegen muss. 3 Tage. 3 Tage, siehst du, es ist ein Witz. Es ist, hatte die zwei, ja, es ist gar nichts. Es ist gar nichts. Ich könnte fast schwören, das muss möglich sein. Also, liebe Krankenhäuser, liebe Universitätskliniken in ganz Deutschland, wo auch immer, wer ihr zugehört hat und hier eine kleine Geste, eine menschliche Geste leisten kann, bitte meldet euch bei uns. Und wir stellen ganz schnell den Kontakt her. Hermann, das ist das, was ich für dich tun kann. Ja. Fühl dich geknutscht. Ja. Jetzt hoffe ich sehr, sehr, sehr, dass sich irgendwo, und sei es in München oder in Kiel oder auf Rügen oder wo auch immer, sich irgendein Krankenhaus meldet und dann schaffen wir dich, dann kriegen wir dich auch. Rügen wäre schön. Ja, genau. Das wäre aber sehr schön. Dann schaffen wir dich irgendwie schaffen wir dich da auch noch hin. Lachen ist nicht gut für die Galerie. Nee, ist nicht gut, wir wollen jetzt wieder ernst sein. So, lieber Hermann, wir haben deine Kontaktdaten. Sobald was Interessantes hier reinkommt, melden wir uns bei dir. Melden wir uns. Das klappen würde, wäre super. So. Wahnsinn. Wir drücken die Daumen, okay? Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich bin jetzt wirklich hochgespannt, ob vielleicht schon gleich, wenn ich aus der Sendung rausgehe, ob irgendwas schon da ist aus irgendeiner Klinik. Kann natürlich auch gerne eine Privatklinik sein, da sind die Entscheidungswege noch einfacher. Da sagt der Chef einfach, machen wir Schluss aus und dann wird's gemacht. So, Frank ist hier. Frank ist 33. Guten Morgen, Frank. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Frank. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil ich noch nie eine Freundin hatte und ja, noch nie Sex hatte. Noch nie, gar nichts. Genau, richtig. Auch noch nie verliebt gewesen? Nein, auch noch nicht. Auch nicht so heimlich verguckt in ein Mädchen? Ja, also ganz früher vielleicht mal, als ich, keine Ahnung, 18 war oder sowas. Ja. Wie erklärst aber du dir das selber, dass da noch nie irgendwas gelaufen ist? Wahrscheinlich aus Angst. Aus Angst wahrscheinlich. Aus Angst, aus Unsicherheit. Ja, genau. Wie siehst du aus? Beschreib dich mir mal. Also ziemlich klein eigentlich, also 1,65 bin ich. 1,65, okay. Gewicht? Also etwa, ja, Gewicht, 62 Kilo etwa. Ja, okay. Also nicht zu dick, glaube ich. Also, okay, normal, ne? Ja, ja, würde ich sagen. Ja? Ja. So, wenn du dich selbst, dein Gesicht so anschaust im Spiegel, ist das ein normales Gesicht oder würdest du sagen, ich bin sogar ein ganz hübscher Kerl? Also, früher war ich dicker. Also. Früher warst du dicker? Ja, also, genau. Ich habe also gut abgenommen. Siehst sogar besser aus als früher. Hast du eine Hemmung, weil du so klein bist? Weiß ich nicht. Empfindest du dich als zu klein? Ja, das schon. Mhm. Könnte ja zum Beispiel eine Ursache sein, dass man da erstmal Angst hat, da abgewiesen zu werden von Frauen. Wobei, es gibt ja auch so viele kleine Frauen, wo es dann wunderbar passt. Weiß ich nicht, also, ja. Mit dem Sex ist natürlich auch so eine Sache, wie gehst du damit um, dass du noch nie Sex hattest? Ja, das ist halt ein Problem. Du gehst doch dann sicher manchmal die Wände hoch, oder? Ja, richtig. Das stimmt. Da kann man sich nur selbst helfen. Ja, entweder so oder man trinkt halt ein bisschen Alkohol. Ach, tust du das? Mhm, ja. Also ein bisschen viel Alkohol manchmal sogar? Das heißt viel. Ja, jeden Tag? Also Wochenende ist, also wenn ich Wochenende alleine bin, dann ist es schon, also 10 Bier sind dann schon... Dann gibst du dir die Kante am Wochenende. Ja. Das ist natürlich trostlos. Sich besaufen, allein zu Hause sein, das ist ein Teufelskreis, aus dem man dann kaum mehr rauskommt. Apropos rausgehen, gehst du viel raus? Also wenn mich Kollegen da um, also Zeit haben, dann schon. Aber alleine nicht? Alleine nicht, selten. Warum nicht? Ja, alleine, was soll ich alleine denn? Mensch, Frank, was meinst du, was ich in meinem Leben alleine rausgegangen bin in Kneipen? Das ist was anderes. Warum? Warum? Warum ist das was anderes? Alleine habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich Angst oder sowas. Ja, aber die Angst... Traut mir nicht zu. Naja, aber die Angst geht eben nicht weg, wenn man zu Hause sitzt und sich besäuft. Da wird die Angst noch schlimmer von. Das heißt, du gehst niemals alleine in eine Diskothek, in eine Bar, in eine Kneipe. Nie. Habe ich schon versucht, also... Wie oft? In den letzten Monaten habe ich das ein paar Mal versucht, aber ja... Dann sitzt sie da halt einfach und, keine Ahnung, dann ist einfach... Nein, also Frank, was meinst du, wie viele frustrierte Stunden ich früher schon in Kneipen oder Diskotheken zugebracht habe, wo natürlich nichts passiert. Aber man ist schon mal im Geschehen drin und wenn man dann noch sich ein bisschen trainiert, schafft man es vielleicht auch mal jemanden anzusprechen oder jemanden zufällig kennenzulernen. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite, also Handwerker. Handwerker. Also, ja, genau. So, Handwerker, die arbeiten in der Regel, wie lange arbeitest du abends? Halb fünf, okay. So eine solide Zeit. Gut, dann kommt man nach Hause, hat man Hunger, isst man was. Und wie laufen dann deine Abende ab zu Hause? Ja, Abende, wie gesagt, ich komme nach Hause und dusche mich und esse was und ja, guck Fernsehen, hängst ab. Und so jeden Abend und jeden Abend. Und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht. Und Frank ist jetzt 33 und wird 34 und 35 und 45. Genau. Und so verweht das ganze Leben. Das ist kein Plan. Ja. Gehst du ins Internet, suchst du im Internet nach Partnern? Habe ich schon versucht, ja. Aber auch noch nicht so intensiv. Und Mensch, ich Junge! Ich habe auch. Ja? Ja, ich habe. Sagt, ich habe? Ich habe einfach Angst davor, ja, mich anfassen zu lassen und so. Dich anfassen zu lassen? Ja, genau. Warum? Keine Ahnung. Hat dich mal früher jemand angefasst, was dir nicht gefallen hat? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 14. Und wer hat dich angefasst? Von Nachbarn. Ein Mann? Ja, genau. Was hat er gemacht? Das wollte ich nicht so gerne erzählen. Also schon was Schlimmes? Also, das war schlimm, also... Okay, das musst du auch gar nicht weiter erzählen. Ist das einmal passiert oder mehrfach? Mehrfach. Mehrfach? Wie lange dauerte das? Ein Jahr, zwei Jahre? Etwa ein Jahr, etwa. Ja, keine Ahnung, alle paar Monate mal. Bitte? Alle paar Monate dann mal. Mhm. Mensch Frank, dann nehme ich mal alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Dann ist der Fall anders, wenn da so ein Hintergrund ist. dann verstehe ich das, dass du vorsichtig bist und Angst hast und letztendlich gar das, nicht... Das geht also so weit, dass ich in die, wenn ich nicht jemanden machen will zum Beispiel, dann, ja. Ich habe nicht verstanden, ja. Sag nochmal, das geht so weit? Wenn ich, jemanden umarmen will, zum Beispiel, sogar meine eigene Mutter nicht umarmen will oder sowas, dann, ja. Das, selbst die eigene Mutter? Weg. Ja. Verstehe. Da hat man dir was Übles angetan und das musst du jetzt ausbaden im Moment. Und das scheint sehr gravierend zu sein, sonst hättest du vielleicht schon die Kraft gefunden, da alleine rauszukommen. Ja. Und da hilft es dann manchmal auch nicht, sich selbst einen Tritt in den Hintern zu geben. Das kann man machen, wenn man nicht so was Schlimmes erlebt hat. Aber wenn man was Schlimmes erlebt hat, schafft man das meistens. Und in der Schule war das auch nicht gerade schön. Bitte? Die Schulzeit, die war auch nicht gerade auch nicht gerade gut. Hast du denn manchmal so heimlich Sehnsucht, nicht Sex, lass uns mal diese ganze Sexnummer raus, so nach Nähe zu einem Menschen, nach Vertrauen, nach Innigkeit? Ja, klar. Hab ich. Hat das damals eigentlich jemand mitbekommen, was da passiert ist? Weiß das jemand? Nein. Das weiß keiner. Überhaupt keiner. Mensch, Frank, ich muss ja sagen, dass ich das gut finde, dass du den Mut gefunden hast, hier anzurufen. Du lebst ja in so einer richtigen Angst- oder Zurückgezogenheitsglocke. Und dann hier anzurufen und das so alles zu erzählen, ist schon ein enormer Schritt, finde ich. Das zeigt mir das zeigt mir auch, dass dir das Wasser ziemlich bis zum Halse steht, dass du wirklich auch gerne möchtest, dass irgendwas passiert und sich verändert in deinem Leben. Ja, also. Und noch? Besonders schön ist es dann halt, wenn man halt frei hat. Ja. Geht man in den Urlaub und dann ist es halt. Genau. Ja. Und dann mache ich mir Sorgen mit dem Alkohol. Die Gefahr besteht natürlich, dass du auch in einen Alkoholismus abdriftest. Ich finde, es gibt nur einen einzigen Weg, der eine Chance beinhaltet, dass du vielleicht ein gutes, normales Leben führen kannst. Der Weg geht über eine Therapie, eine Psychotherapie. Ich finde, dass du zu einem Therapeuten gehen solltest. Weiß ich nicht, kann sein. Da musst du gar keine große Angst vor haben. Das ist wie hier, wie wir beide jetzt reden. Nur sitzt dem gegenüber. Also ich war schon mal mein Therapeuten, aber da habe ich das nicht angesprochen. Ja, aber das musst du ansprechen, darum geht's. Ich glaube, das ist die Ursache für alles. Und wenn du einen guten Typ findest, den du auch respektierst, hast du gute Chancen, dein Leben in eine normale Bahn zu führen. Du kennst ja vielleicht diese Sendung auch ein bisschen. Ja, die kenne ich. So. Und dann weißt du, wie oft ich schon mit sexuell missbrauchten Menschen hier gesprochen habe, die das auch geschafft haben. Das heißt, also, man gibt irgendwie, gibt man sich schon irgendwie selbst die Schuld daran. Du gibst dir Schuld daran? Ja. Ja. Aber das machen auch sehr viele. Und ihr seid nie schuld daran. Es sind immer die erwachsenen Männer oder Frauen, die das tun. Ich habe mich doch irgendwie wehren müssen oder sowas. Ja, aber du warst 14 Jahre, mein Gott. Du warst 14 Jahre und er ist der Täter und du bist das Opfer. Nein. Du darfst ja überhaupt keine Schuld geben. Überhaupt keine Schuld. Der Weg ist jetzt, Frank, als nächstes, also wir werden dir gleich auch noch ein paar Sachen an die Hand geben. Und die Anna ruft dich natürlich auch sehr gerne gleich nochmal an. Aber betrachte doch mal diesen Anruf als ersten großen Schritt in eine neue Richtung. Hier hast du jetzt gesprochen. Du hast noch nie mit jemandem darüber geredet. Stimmt, ne? Ja. So. Das ist ein gewaltiger Tag heute, finde ich. Das kannst du jetzt erstmal sacken lassen eine Weile. Also es wissen schon einige, dass ich noch nie. Ja, okay, ne? Aber das andere wissen die Leute nicht. Genau, richtig. So, und dann kommen die nächsten Schritte, dass du dich einem Therapeuten anvertraust und dann geht's richtig ins Gute, ins Helle rein für dich. Lieber Frank, du hörst die Musik im Hintergrund. Die Sendung ist gleich vorbei. Aber ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich zurück. Und die gibt dir noch ein paar gute Tipps an die Hand, okay? Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Andreas Fulford. Morgen 1 Uhr Radio ist live und wieder Fernsehen. Macht's gut. Schlaf gut. Tschüss.